Die Kamera geht auf Expedition. In fast dokumentarischer Manier gleitet sie die mexikanisch-kalifornische Grenze ab. Der Grenzübergang San Isidro, im Durchschnitt 45.000 Fahrzeuge und 25.000 Fußgänger täglich. Hunde, schwer bewaffnete Polizisten, massive Drogenkontrollen. In den letzten 6 Monaten eine Steigerung um das Dreifache? An Drogenfunden, ja. Erfunden. Kann man daraus folgern, dass die dreifache Menge Rauschgift in unser Land gelangt? Die Vorstellung ist beängstigend, aber ich glaube, das trifft zu. Schon immer war diese Grenze im amerikanischen Kino ein ideologisch, politisch und eben auch kriminell aufgeladener Schauplatz. Auf der einen Seite Mexiko als Fluchtort von Gangstern, die amerikanischen Gesetzen entkommen wollen, und auf der anderen die USA als willkommener Absatzmarkt für Drogen aus Lateinamerika. Ich würde Ihnen nur zu gern sagen, dass wir 60-70% finden, aber realistisch betrachtet sind es eher 40-50% der Menge, die ins Land kommt. Da geht es inzwischen um riesige Summen. Deshalb gibt es jetzt auch so viele Morde und dergleichen. Dabei kämpft eine Organisation die andere. Wenn alles glatt läuft, bringen die einander nicht um. Ganz beiläufig streut Steven Soderbergh solche Fakten ein. Traffic ist ein Film, der aus mehreren Handlungssträngen besteht, die einander nicht berühren werden, dennoch miteinander verbunden sind. Diese hart ineinander geschnittenen Episoden ergeben ein schillerndes Mosaik, ein Panorama, das das Geschäft mit der Sucht in all seinen Facetten aufschlüsselt. Und die Gier, die Korruption, die Gewalt und die Zerstörung, die es mit sich bringt. Soderbergh arbeitet durchaus mit Figuren und Szenen, die man aus anderen Drogenfilmen kennt. So fehlen in Traffic nicht die ikonografischen Bilder von Lastern, in denen in Kartons verstecktes Kokain und andere Rauschmittel geschmuggelt werden. Doch wirken sie hier seltsam realistisch. Wann immer Traffic in Mexiko spielt, wird das Bild flirrend, das Licht grell. Wieder ist da die dokumentarische Anmutung. Die Arbeit des von Benicio del Toro gespielten Drogenfunders ist ein dreckiges Geschäft, weil in seinem Land die Grenzen zwischen Gesetz und Kriminalität immer wieder übertreten werden. Der korrupte Beamte, der zum Standardrepertoire von Drogenswillern gehört, tritt bei Soderbergh in der Gestalt eines mexikanischen Generals auf. Auch er will sich am Geschäft mit den Drogen bereichern, den Grenzverkehr kontrollieren. Liegt Ihr Hauptaugenmerk auf den beiden Kartellen, Juarez und das der Brüder Obregón? Werden die beiden als die wichtigsten betrachtet? Sie stellen momentan die größte Bedrohung dar. Sie bilden den größten Machtfaktor im Drogenhandel, sowohl auf mexikanischer Seite als auch hier. Traffic spielt auf beiden Seiten der Grenze. Mit Michael Douglas, der den neuen Drogenbeauftragten der USA spielt, nehmen wir sie ins Visier. Wenn er auftritt, wird die Szenerie in ein bläuliches, kühles Licht getaucht. Doch die Farbdramaturgie täuscht. Auch wenn sie die Macht des Polizei- und Staatsapparates behauptet, wird die Person von Michael Douglas entmachtet. Zunächst in privater Hinsicht. In Traffic sind es weiße Kids aus gutem Hause, die Drogen konsumieren. Eben auch Michael Douglas' Tochter. Okay, du machst Folgendes. Den Rauch einatmen und drin behalten. Ist das so eine Art Crack oder was? Nicht so eine Art. Das ist es. Und in politischer Hinsicht sieht sich Douglas' Figur in einer Sackgasse gefangen, weil die einzige Antwort, die USA auf den Drogenkrieg kennen, Aufrüstung lautet. Was unternehmen wir wegen Mexiko? Los doch, Leute, ganz spontan. Unbegrenzte Mittel? Unbegrenzt. Aus DEA-Sicht brauchen wir eine Elite-Eingreiftruppe und entsprechende Mittel. Und weniger Bürokratie, was Ausrüstung und Ausbildung angeht. Ein desillusionierter Cop in Mexiko, ein unmächtiger Drogenbeauftragter in den USA. Traffic kennt nicht den Glamour, die Coolness, die Stilisierung so vieler Drogenfilme von Michael Manns Miami Vice bis zu Das Kartell von Philip Noyce. Und hier wird auch nicht die Geschichte des sogenannten einfachen Mannes zelebriert, der mit illegalen Geschäften seinen amerikanischen Traum verwirklicht. Man denke nur an Al Pacinos Kokainkönig in Scarface. Diese Genrefigur wird bei Soderbergh direkt zu Beginn vom Sockel gestoßen. Polizisten durchsuchen die Villen des reichen und mächtigen Kartellmitglieds in San Diego und verhaften ihn. Was ist hier los? Wir haben einen richterlichen Durchsuchungsbefehl, Ma'am. Carl! Aber einer mehr oder weniger verändert nicht das Geschäft. Längst hat sich das System verselbstständigt. Das macht Traffic mit einer bis heute einmaligen Radikalität deutlich. Auch mit seiner weiblichen Hauptfigur. Catherine Zeta-Jones spielt Helena Ayala, die Frau des verhafteten Kartellmitgliedes. Nun übernimmt sie das Geschäft. Sie steigen nicht in den Wagen. Und was tun Sie? Dieser Frau geht es um die Sicherung ihres Lebensstandards. die Normalität des Drogengeschäfts als Familienunternehmen. Das heißt, bei Steven Soderbergh, eine hochschwangere Frau gibt am Telefon den Befehl zur Exekution des Verräters. Das ist vielleicht die letzte Chance, die wir haben. Sie werden jetzt aussteigen und den Mann erschießen. Zielen Sie auf den Kopf!